Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ich hoffe, ihr hattet ein gutes Wochenende. Jetzt sind wir wieder alle versammelt und wir haben wie immer in der Nacht von Montag auf Dienstag eine freie Themennacht. Wenn ihr gerne mit mir reden wollt, egal über was, Telefonnummer 0800 5678 111. Morgen heißt unser Thema Lebensmittel. Morgen möchte ich mit euch ausschließlich über Lebensmittel reden. Aber heute können wir über alles reden, über das ihr gerne reden wollt. Marc ist der Erste und Marc ist 19 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, Domian. Ja, guten Morgen, Marc. Um was geht's? Also, ich weiß nicht so, wie man es nennen kann, aber ich würde mal sagen, dass ich etwas zurückgeblieben bin. Inwiefern? Also, ich bin 19 Jahre und ich spiele noch so mit so Modelltreckern. Mit so Spielzeugtreckern. Ja, Gott, ist ja nicht so schlimm. Nein, ich also mit Modelltreckern, also so Spielzeugsachen halt. Ne? Modelltrecker, die sind im Maßstab 1 zu 32 von der Firma Vico. Ja, kenne ich noch von früher als Kind. Ja. Matchbox sagt ja sicher auch was. Ja, genau. Aber Vico-Autos hatte ich auch, ja. Ja, ja. Und aber ich sag mal, das ist vielleicht nicht so, dass man da mal irgendwie so am Tag so 15 Minuten mitspielt, sondern so abends so oder zwischendurch, wenn ich Freizeit habe, dann beschäftige ich mich da so 2-3 Stunden mit und dann rutsche ich so auf die Knie durchs Zimmer und so. Also du wohnst noch bei den Eltern, hast ein Kinderzimmer. Ja. Und wie viel von diesen 15 Fahrzeugen gibt es denn bei dir im Zimmer? Ich habe 2, 4, 5. Ich habe 8 Trecker und einen Teleskoplader. Dann habe ich 2 Dreiachsmuldenkipper, 2 Zweiseitenkipper, 2 Rübenkarren. Uiuiui. Einen Tandemkipper. Hat nicht jeder. So, was machst du vom Beruf? Ich bin Kfz-Schlosser. Kfz-Schlosser. Und wenn du dann abends vom schweren Arbeitstag nach Hause kommst, sitzt du in deinem Kinderzimmer, was ja sehr spaßig ist, die Vorstellung, auf dem Fußboden und spielst mit deinen Autos. Ja, genau. Und versinkst ganz so in die Welt des Spielens. So wie man es als Kind auch gemacht hat. Ja, genau. Wie viele Stunden so im Durchschnitt? Am Tag? Ja. Ist unterschiedlich, je nachdem, wie viel Zeit und Lust ich habe. Sag mal so, eine Stunde Minimum am Tag immer. Ja. Was spielst du denn dann so durch? Ich weiß noch, dass ich früher als Kind mir immer so Geschichten ausgedacht habe, oder da habe ich mir eine Tankstelle gebaut und dann eine Baustelle und bin hin und her gefahren und so. Machst du so Sachen auch? Naja, ich sag mal, ich habe also nur die Trecker und ich habe jetzt meinen Treckerführerschein gemacht, die Klasse T, und bin auch nebenbei beschäftigt beim Lohnunternehmer. Also Lohnunternehmer heißt, der Du hast wirklich den Treckerführerschein gemacht? Oder im Spiel? Nein, den habe ich wirklich gemacht. Achso, den hast du wirklich gemacht, ah ja. Und bin dann beschäftigt beim Lohnunternehmer, also Lohnunternehmer, der macht nur Sachen für andere, so Arbeiten, so Getreide dreschen, Mais häckseln und so. Ja. Und ich fahre da dann die Fahrzeuge halt auch und seitdem ist das halt irgendwie so noch stärker geworden. Achso, dann denkst du dir das im Spiel aus, was du real auch schon machst? Ja, genau. Ja. Halt, klappt halt nicht alles so 1000-prozentig, aber ich sag mal so, bei dem Lohnunternehmer, wo ich fahre, nebenbei so, der hat vorne, so wie die Holländer das Nummernschild haben, mit schwarzer Schrift hat der den Namen stehen auf allen Treckern. Und ich habe halt so, ich weiß nicht, kennst du bestimmt so von den Kassetten, da sind immer so Klebestreifen bei denen, die neu kaufen. Ja. Da habe ich halt genau so breit wie die Motorhauben sind, habe ich dann halt auch den Namen von dem Lohnunternehmer draufgeschrieben, wo ich fahre. Und das spielst du dann, ne? Ja, und dann, ich weiß, ich habe mir so Mais besorgt, so aus der Ernte und Getreidekörner und weiß nicht, die habe ich so in Schüsseln und Tüten und die kippe ich dann irgendwie auf den Teppich, dann lade ich den Teleskoplader auf den Kareko. Ist doch nett eigentlich, ist doch süß. Ja, aber ich sag mal... Hast du denn, was sagt deine Mutter oder dein Vater, deine Eltern denn dazu? Also meine Eltern sind geschieden und meine Mutter, die, naja, sagt halt, ich hätte einen Doi. Mein Bruder lacht sich darüber auch kaputt, der ist 13. Und ich sag mal... Hast du eine Freundin? Nein, zurzeit nicht. Aber du hattest bestimmt mal schon mal eine, oder? Ja, hatte ich. Und wie ging das dann? Hast du mit der Freundin zusammen dann ein Auto gespielt? Um Gottes Willen, nein. Also ich habe die jedes Mal, bevor die hier gekommen ist, habe ich die rübergefahren in den Abstellraum. Heißt auch alle. Das heißt, die Freundin hat das gar nicht mitbekommen, dass du nur mit Auto spielst? Weiß auch keiner von meinen Kumpels und so. Du hast gerade das Gespräch so angefangen, ich bin ein bisschen zurückgeblieben. Da dachte ich schon, oh Gott, wer weiß, was jetzt da kommt. Aber das ist ja noch relativ harmlos. Gibt es da noch so andere Sachen im Bereich Spielzeug, was du so machst und dem du so nachgehst? Also was heißt so zurückgeblieben? Ich finde das halt nur irgendwie so komisch, sag ich mal, im Alter so von 19 Jahren. Alle anderen, die verbringen jede freie Minute mit PC-Spielen, was ja normal ist mittlerweile. Also Marc, ich will dir mal sagen, ich sehe keinen großen qualitativen Unterschied zwischen irgendeinem blöden PC-Spiel und wenn du deine Spielchen spielst mit den Traktoren. Ich finde das eigentlich völlig in Ordnung. Wenn du Spaß dran hast und da also in deine Fantasiewelt einsteigen kannst, warum denn nicht? Okay. Ja, also das hört halt auch richtig ab. So, ich mache halt so die Geräusche dabei selber. So, ja, ich fühle also mich an meine Kindheit. Ja, ich fühle mich an meine Kindheit erinnert. Aber irgendwie ist es doch toll. Du kannst dich doch richtig versenken dann in so eine Fantasie. Ich finde das nicht schlimm, auch wenn es ungewöhnlich ist, aber mach's doch weiter, wenn du Spaß dran hast. Ich finde auch nicht, dass man sich dafür schämen muss. Ja. Andere Leute machen halt auch die verrücktesten Sachen. Und ob es sinnvoller ist, vor der Glotze zu sitzen beispielsweise, als denn solche Spielchen zu spielen, da würde ich mich immer noch für das Spiel entscheiden, was du da machst. Ja, klar. Ja, absolut. Also spiel weiter. Spiel, was das Zeug hält. Und hinterher, was meinst du, wie viel Spaß du später haben wirst, wenn du mal ein Kind hast und mit dem zusammen spielen wirst können. Da freust du dich jetzt wahrscheinlich schon drauf, ne? Ja. Sicherheit. Ich würde dir gerne ein paar Fotos schicken, so wie es abläuft, so wenn ich realistisch, also sehr, meine Unternehmer. Sehr, sehr, sehr gerne. Ja? Ja, sehr gerne. Und wirklich. So aus Spielzeug. Sehr gerne. Schickst du bitte an den, eigentlich nur an Domian. Ja. WDR, Postfach 50600 Köln. Kommt an. Alles klar. Machst du. Ich bin gespannt und ich guck's mir an, vielleicht zeige ich die einen oder anderen Fotos dann auch mal in der Sendung, okay? Okay, alles klar, Domian. Tschüss, alles Gute. Tschüss. Das passt ja wie die Faust aufs Auge. Ich habe nämlich einen Brief bekommen, muss ich euch sagen, oder euch kurz vorlesen, von Hartmut aus Rade vorm Wald. Und der schreibt, du hattest in einer Sendung einen Mann, der einen Extruder liebt. So war es. Das war ein Mensch, der eine erotische sexuelle Beziehung zu einem Gerät, zu einer Maschine hat. Und diese Maschine hieß Extruder, so hat er sie genannt in der Sendung. Jetzt schreibt der Helmut schreibt weiter, bei der Nennung des Namens Extruder sah ich deinen ratlosen Blick. Genauso war es auch. Ich habe in einer Firma gearbeitet, die Maschinen zur Herstellung von Kunststoffen, Folien und Garnen produziert. Jetzt bin ich im Vorruhestand. Aus unserer Werkszeitung möchte ich dir einige Detailfotos von Extrudern senden. Die Arbeitsweise eines Extruders ist vergleichbar mit einem Fleischwolf. Sehr vereinfacht dargestellt. Granulat wird im Extruder zu Folie verarbeitet. Es gibt Extruder von 1 bis 20 Meter Länge. So, und jetzt hoffe ich, dass das Wort Extruder und die Maschine Extruder für dich etwas verständlicher ist. Jetzt hat der freundliche Hartmut mir auch Fotos mitgeschickt, die ja dem Fernsehpublikum ich eigentlich nicht zeigen kann. Ich will, das könnt ihr nicht erkennen. Das ist zu klein. Ich erkläre es kurz auch für die Radiozuhörer. Es sind wirklich in der Tat riesengroße Maschinen. Er schreibt ja bis zu 20 Meter lang. Und die stellen halt Folien her. Und eine solche Maschine findet oder fand damals der Anrufer halt sehr erotisch. Ja, also schickt mir solche Sachen. Ich freue mich immer drüber. Dann kann ich mir das plastischer vorstellen. Jennifer, 23 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo? Ja, Jennifer, guten Morgen. Morgen. Ja. Gut. Dein Thema. Ja, erstmal natürlich wie alle wahrscheinlich, aber du kannst es nicht genug hören. Super Lob an dich und an dein ganzes Team und alles. Vielen Dank, wir freuen uns immer sehr. Ja. Das mein Thema ist die große Liebe meines Lebens, die aber nichts davon weiß. Die weiß nichts davon. Nee. Ist es eine die oder ein der? Ein er. Ein er. Und ich kenne diesen jungen Mann schon seit ungefähr 15 Jahren. Seit 15 Jahren? Ja, ich bin mit dem aufgewachsen auch nicht, weil er wohnt in einer weit weg entfernten Stadt. Und aber ich kenne ihn eben aus den Kinderschuhen heraus. Und ich fand ihn schon immer toll. Ich habe schon zu meiner Mama damals gesagt, den heirate ich mal. Aber wenn ihr so weit auseinander wohnt, wie habt ihr euch denn kennengelernt? Unsere Eltern sind befreundet. Ach so. Und die haben uns dann irgendwie zusammengebracht, so. Mhm. Die haben sich besucht und dann haben die Kinder sich halt auch kennengelernt, miteinander gespielt und so weiter. Genau, genau. Das ist die große Liebe deines Lebens. Warum bist du mit dieser großen Liebe deines Lebens nicht zusammen? Weil ich glaube, dass diese große Liebe sehr einseitig ist. Mhm. Also ich befürchte mal einfach, dass, also er weiß es ja nicht. Ja. Und er soll es auch nicht erfahren, weil ich einfach Angst davor habe, dass das eben nicht erwidert wird. Ja. Und dass im Gegenteil dann noch viel mehr der Kontakt irgendwie... Wollen wir hoffen, dass er heute Abend nicht zufällig diese Sendung hier sieht oder hört? Und ich könnte gut sein, aber ich hoffe nicht, dass er das tut. Habt ihr denn jetzt noch oft Kontakt miteinander? Also wir haben ab und zu Kontakt. Es ist nicht mehr ganz so doll, wie es halt damals in Kinderjahren war. Hat er denn den Rang eines Freundes für dich oder eigentlich nur eines Bekannten? So äußerlich und offiziell? Freund, auf jeden Fall Freund. Das heißt aber mit einem Freund telefoniert man ja auch schon mal ab und zu oder man schreibt sich. Ja, das tun wir auch. Das tut er auch. Ja. Hat er eine Freundin? Ja. Er hat eine Freundin. Hast du einen Freund? Nein. Nein. Weil halt auch alle Männer sich zwangsläufig mit ihm messen müssen in meinem Kopf. Also ich gehe mal davon aus, dass du mit deinen 23 Jahren auch schon mal verliebt warst. Ja. Und auch Beziehungen hattest oder eine Beziehung hattest. Ja. Wie viele Beziehungen waren es? Zwei. Und während dieser Beziehungen hast du immer an ihn gedacht. Letztendlich, wenn du ganz ehrlich bist. Schon, ja. Hm. Also ich habe immer verglichen irgendwie. Würde er das jetzt eventuell auch sagen, machen, tun? Hm. Also daran ist es nicht gescheitert mit den Beziehungen, aber es ist halt schon eine Hürde gewesen. Wann hast du das denn gemerkt, dass du eigentlich diesen jungen Mann wirklich liebst? Wann ist dir das bewusst geworden? Also es ist mir bewusst geworden, oh, ich hoffe, dass er nicht zuhört, als er einmal bei mir war und er mich besucht hat und er dann auch logischerweise, ich wohne alleine, bei mir dann übernachtet hat. Aber da wart ihr schon älter dann? Ja, ja. Mhm. Ist noch nicht so allzu lange her. Und wir einen total netten Abend hatten, gequatscht haben, ferngesehen haben und alles Mögliche. Und er dann irgendwann, als wir dann ins Bett gegangen sind, plötzlich näher rückte und irgendwann seine Hand auch an einer Stelle landete, wo sie unter Freunden nicht hätte landen sollen. Nämlich? Naja, also er tastete sich dann irgendwie so vor, so irgendwie Richtung, erst war es irgendwie Hals und dann weiter nach vorne zur Brust. Und es war dann halt irgendwie so, dass ich erst dachte, gut, der schläft und im Schlaf passiert das ja mal so. Aber er hat halt nicht geschlafen und dann ist in dieser Nacht halt auch einiges mehr passiert. Was heißt das? Habt ihr miteinander geschlafen? Nein, das wollte ich nicht irgendwie. Aber es ist schon intim geworden und erotisch. Ja, auf jeden Fall. Ja, immerhin, ne? Das ist ja schon mal eine tolle Sache, eine große Sache. Das ist ja ein Eis gebrochen. Ja, und das war halt auch echt so, davon hätte ich im Leben nicht geträumt. Das war der Zündefunke für dich. Ja. Also du warst vorher schon so, kann man sagen, latent in ihn sehr verliebt oder hast ihn sehr geliebt. Ja. Aber da ist es dann so richtig dir klar geworden und wie ein explosionsartig aus dir rausgekommen. Ja, genau. Und danach war Sendepause und danach ist nichts passiert? Ja, also es ist ein bisschen schwierig, weil ich oftmals so nach außen hin ein bisschen die Coole spiele. Mhm. So, dass halt der vielleicht denkt, du willst gar nichts von ihm. Kann das sein? Ja, könnte man denken. Hatte er denn, als das passiert ist, auch schon eine Freundin? War er da in einer Beziehung? Ja. Und ich habe halt auch echt das gehadert in dem Moment, weil ich halt an diese Freundin, die kannte ich auch, und da habe ich halt wirklich dran gedacht und gesagt, das können wir irgendwie nicht bringen. Habt ihr denn je über diesen Vorfall geredet? Nein. Nein. Nein. Also, naja, doch in Ansätzen, aber ich weiß auch, dass er nicht der Typ ist, der gerne über sowas spricht. Ja. Und er halt nur meinte irgendwie, ich würde ihn komplett verwundern irgendwie, und ich dann darauf auch nicht näher eingegangen bin und meinte, naja, Gott, ist halt passiert und war schön, aber kann man so unter, ja, war gut und tolle Erinnerung abhaken. Und redet er bei dir über seine Beziehung? Erzählt er dir von seiner Freundin? Ja. Ja. Wie ist die Beziehung zurzeit? Also jetzt aktuell über seine Freundin kann ich es noch nicht sagen, weil die sind noch nicht fürchterlich lang zusammen. Mhm. Seine letzte Freundin, das war ein bisschen schwierig, weil er oftmals bei mir so die Probleme abgeladen hat. Mhm. Und fragt er dich auch so nach deinem Gefühlszustand? Gibt er dir Ratschläge? Also er ist in deinem Leben auch interessiert? Ja, Also weniger, glaube ich, als ich an seinem, aber das liegt, glaube ich, an seiner Art. Ja, also, die Männer fragen ja nicht gern. Ja, eben. Ist ja normal eher. Reden auch nicht so gerne über so, Probleme genau, oder genau Gefühle. So ist das. Genau. Ja. Mensch, Jennifer, das klingt aber fast ein bisschen tragisch, was du mir da erzählst. Ja, es ist ne? ein bisschen eine dramatische Liebesgeschichte. Ja, es könnte ja wirklich in der Tat sein, dass der auch seit Jahr und Tag scharf ist auf dich. Und scharf ist noch zu lapidar ausgedrückt, vielleicht dich wirklich auch sehr liebt. Aber aufgrund deines coolen Verhaltens, wie du es gerade beschrieben hast, er vielleicht auch gedacht hat, da habe ich eh nie eine Schnitte. Und aber ich glaube, er sieht mich überhaupt nicht so. Ich glaube, er sieht mich nicht als Frau. Na, aber er hat dich aber in der Nacht als Frau gesehen, wo er da rumgegrapscht hat. Ne? Ja, okay. Ja. Und danach hast du ja auch wieder zugemacht. Das kann auch sein, dass das für ihn so ein Signal war. Muss nicht sein. Es kann auch sein, dass einfach die Geilheit mit ihm durchgegangen ist in der Nacht. Mhm. Und er generell an dir als Frau nicht interessiert ist. Kann auch sein. Ne? Weiß man ja alles nicht. Ja, das stimmt. Nur ist natürlich blöd, dass er gerade frisch verliebt ist oder frisch in einer neuen Beziehung. Eigentlich hättest du die Chance nutzen müssen, als die letzte Beziehung vorbei war bei ihm. Das habe ich so aktuell nicht mitbekommen, weil das eh schon am Bröckeln war und immer hin und her und dann wusste ich nicht, wann war nun wirklich Schluss. Und Jetzt hätte ich natürlich eingegriffen, sofort. Ich bin nicht so ganz sicher, weil du so zögerlich bist. Aber ich habe so doch den Verdacht, dass es dir vielleicht gar nicht so ganz unrecht wäre, wenn er diese Sendung sehen oder hören würde heute Nacht. Ja. Also es wäre ja ein Umstand, der, also er müsste erstmal auf sich selber dann schließen und er müsste dahinter steigen, dass ich diejenige welche bin. Was meinst du, wie schnell der dich an der Stimme erkennt und an den Zusammenhängen, an den Informationen, die du erzählt hast? Dann sage ich, das war ich nicht. Also Jennifer, pass auf, jetzt ganz im Ernst. Das ist eine ernste Sache. Du trägst seit so vielen Jahren eigentlich die Liebe zu einem Menschen mit dir herum und die blockiert eigentlich auch dein weiteres Liebesleben. Ne? Ja. Wahrscheinlich immer, vor allen Dingen jetzt, wo es so ausgebrochen ist, wenn du einen neuen Mann kennenlernst, misst du den immer und vielleicht noch schärfer mit dem Freund als denn vorher sogar. Das heißt, irgendwann muss da ein Outing passieren. Irgendwann. Aber ich bin jetzt ganz unsicher, wann man das machen soll, weil er ist in einer festen, frischen Beziehung. Das ist das Problem. Ich habe einfach nur Angst davor, weißt du, dass ich ihn wirklich dadurch gänzlich verlieren sollte. Ja, das muss man riskieren. Ich finde, in solchen Fällen muss man immer hochpokern. Du hast viel zu verlieren, hast aber auch gigantisch was zu gewinnen. Nämlich ein Leben oder ein Teilleben mit deiner ganz großen Liebesbeziehung. Den Mann würde ich heiraten, so, wenn er in 30 Jahren käme und stünde vor der Tür und ich hätte einen Mann und 5 Kinder, würde ich sagen, komm rein, Junge, ich nimm dich. So. Und dafür, wenn man so für jemanden empfindet, muss man doch irre hochpokern. Und wenn du ihn dann als Freund verlierst, dann war es halt so. Egal. Ja, ich weiß es nicht. Find ich. Vielleicht hört er ja doch die Sendung. Ja, das würde es am einfachsten machen. Suche klug einen Moment, wo du es ihm sagen kannst. Vielleicht, du hast es so lange gewartet, warte mal noch ein bisschen. Vielleicht ist das mit der neuen Beziehung ja auch nicht mehr lange. Und dann werde aktiv. Ja. Oder, wenn es so stark ist, finde ich, von außen hat man auch durchaus das Recht, es auch jemandem zu sagen, der in einer Beziehung steckt. Aber wenn er doch glücklich ist mit seiner jetzigen Beziehung, dann kann ich da schlecht reinfahren. Wenn er wirklich glücklich ist, ja. Das ist die Frage, die du nicht beantworten kannst und ich auch nicht. Deswegen beschnupper mal und beobachte mal die ganze Situation. Und wie gesagt, du hast lang genug gewartet. Jetzt kannst du auch ein halbes Jahr auch noch warten. Das stimmt. Ich kann auch noch ganz lang warten. Ja, aus dir spricht ja wirklich nur die allergrößte Liebe. Und dafür musst du dann auch was tun. Und bei nächstbester guter Gelegenheit musst du aktiv werden. Finde ich. Okay. Im Namen der Liebe. Ne? Natürlich, immer im Namen der Liebe. Und dann rufe ich dich nochmal an. Ja, das will ich dann wissen. Dieses Happy End möchte ich, hoffe, dass es ein Happy End gibt. Das möchte ich dann erfahren. Ja, dann schicke ich dir Fotos von unseren Kindern und von der Hochzeit und alles. Jennifer, toi, toi, toi. Okay, danke schön. Und mach so weiter, ne? Ja, wir versuchen es. Okay. Tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, ich hatte am Freitag ein T-Shirt an. Ich habe es dann extra nochmal mitgebracht, hier in meiner Plastiktüte, für die, die am Freitag nicht eingeschaltet haben. Ich hatte dieses T-Shirt hier an. Für die Radiozuhörer, es ist ein sehr schönes, rosanes T-Shirt mit einer großen weißen Blume, einer Margarete, einem Gänseblümchen, was auch immer drauf. Also dieses T-Shirt hatte ich an. Dazu bekam ich dann einen Fax von Sonja und Holger, die ein Lob auf die Sendung aussprachen, aber sie schrieben, eine Kleinigkeit haben wir zu bemängeln. Ich lese das immer kurz vor. Es ist ein rosa T-Shirt. mit der Blume, es wirkt irgendwie zu weibisch an dir, meinten Sonja und Holger und auch noch einige andere Zuschauer und Zuschauerinnen. Aber daraufhin bekamen wir, ich habe es gezählt, 78 Faxe. Und alle 78 Faxe hatten einen Tenor. Ich möchte euch das vorlesen, also ein paar Auszüge von den Faxen. Zum Beispiel Veronika, lieber Domian, dein rosafarbenes T-Shirt steht dir sehr gut. Eine stabile Persönlichkeit wie du kann Farben jeder Art tragen. Liebe Grüße. Oder, hallo Jürgen, mein Mann und ich können es nicht verstehen, dass es Leute gibt, denen dein T-Shirt nicht gefällt. Wir finden es ganz toll. Karl-Heinz und Christine aus Bingen. Oder, hallo Domian, das T-Shirt, das du anhast, sieht richtig geil aus. Beate und Dirk aus Haiger. Oder Silla schreibt, hallo Domian, das T-Shirt ist total süß. Aber wenn der Untergrund grün und blau wäre, würde diese schöne Frühlingsblume sicherlich noch schöner zur Geltung kommen. Und letztes Beispiel von René, 21 Jahre alt. Das vielleicht schrille rosa Hemd mit Gänseblümchen macht deinem maskulinen Ausdruck keinen Abbruch. So, jetzt weiß ich es aber. Und das ist für mich jetzt die Bestätigung, dass ich dieses wunderschöne T-Shirt, das ich mir im Sommer gekauft habe, ich will es doch nochmal richtig hochhalten, doch öfters auch anziehen werde hier in der Sendung, da es offensichtlich doch den meisten gefällt. So, das zur Sendung am Freitag und jetzt kommt Daniela und Daniela ist 22 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, morgen Domian. Guten Morgen, Daniela. Ja, und zwar habe ich folgendes Problem. Ich habe im April einen Jungen kennengelernt, mit dem ich jetzt auch zusammen bin. Mhm. Und er hat mir halt von Anfang an gesagt, er sei bisexuell. Ja. Und hat mir auch gesagt, er hat ein Auge auf den Freund meiner besten Freundin geworfen. Und habe ich gesagt, ja, okay, also halt bisexuell muss er auch irgendwie auf Frauen stehen, habe ich mir dann halt gedacht. Ein bisexueller Mensch kann ja auch treu sein, ne? Ja, klar. Er muss ja nicht ständig hin und her switchen. Nee, klar. Ja. Aber jetzt bin ich halt schon 8 Monate mit ihm zusammen und es ist bis jetzt nichts passiert. Zwischen ihm und dem Jungen oder zwischen dir und ihm? Zwischen mir und ihm. Ach. Wie nichts? Was heißt nichts? Ja, halt, also ich sag mal so, wir haben es halt einmal versucht und da hat er halt gesagt, nee, also pass mal auf, gib mir noch ein bisschen Zeit, ich kann das jetzt nicht so von jetzt auf gleich. Und dann habe ich gesagt, pass auf, ich gebe dir die Zeit. Mhm. So, jetzt sind es mittlerweile 8 Monate und... Wie sieht denn euer erotisches Leben aus? Schmust ihr zumindest miteinander? Küsst ihr euch? Ja, küssen auch schon, aber so sonst schmusen oder so auch nicht. Sind das denn, so, ist das so Küsschen oder sind das schon leidenschaftliche, eher sexuelle Küsse? Ja, auch schon leidenschaftlich, doch. Mhm. Schlaft ihr auch? Also jetzt, ich meine jetzt nicht im sexuellen Sinne, sondern schlaft ihr auch so zusammen in einem Bett? Ja, es kommt drauf an. Also wir sehen es ja nur am Wochenende, weil er halt auch Wechselschicht hat. Mhm. Aber ja, doch schon auch. Das auch. Und dann passiert, aber auch dann passiert gar nichts? Nein, absolut nicht. Mhm. Und er begründet das damit, dass er braucht ein bisschen Zeit? Wofür braucht er Zeit? Ja, weil er hatte mir halt gesagt, er hatte vor mir halt einen männlichen Partner gehabt. Mhm. Und klar habe ich mir dann gedacht, logisch, die Umstellung von Mann auf Frau kann ich verstehen. Ja. Aber dass man so lange Zeit dafür braucht, also nee. Mhm. Geht er denn mit seiner Bisexualität offen und offensiv um oder weiß das so kaum jemand? Also... Aus unserer Clique wissen es so gut wie alle, bloß wir behalten so ein bisschen Stillschweigen darüber. Mhm. Also die Einzige, die es auch nicht weiß, ist seine Mutter. Und das finde ich halt auch ein bisschen... Ist das denn so in der Clique, ist das so akzeptiert oder schämt er sich doch eher dafür? Nö, also ich sag mal so, er hat es gesagt und er wurde halt ganz locker aufgenommen. Die haben halt nur gesagt, pass auf, lebe dein Leben, so wie du es meinst und damit ist gut. Aber die Mutter weiß es nicht? Nö. Nee. Warst du denn auch schon bei den Leuten zu Hause, also bei der Mutter? Ja, klar. Also du bist oft da? Ja, jetzt nicht mehr so oft. Also er ist jetzt auch umgezogen, also hat jetzt auch seine eigene Wohnung. Mhm. Ja. Weißt du, warum ich das gerade jetzt nochmal so intensiv nachfrage? Also das klingt schon seltsam, was du mir erzählst. Und ich witter da irgendwas hinter, was nicht so in Ordnung ist, für dich zumindest. Kann es vielleicht sein, dass der dich als Alibi hält? Als Alibi, wenn auch nicht vor den Freunden, so zumindest vor der Mutter? Das haben mir schon so viele gesagt, aber ich glaub's mittlerweile auch, weil irgendwie, nee. Das haben mir auch schon viele gesagt. Also das, ich denk's auch mittlerweile. Das kann mir kein Mensch erzählen. Auch wenn das wirklich ein bisexueller Mann ist und der war vorher mit einem Mann zusammen, braucht er keine 8 Monate, um sich mental auf die Frau und den weiblichen Körper umzustellen. Das ist völliger Unsinn. Wenn der dich richtig liebt und begehrt, geht der am nächsten Tag, nachdem er auch vorher mit dem Mann zusammen war, mit dir in die Kiste natürlich. Ja. Also das, ich halte das für einen vorgeschobenen Grund und auch für eine Lüge. Irgendwas anderes steckt dahinter. Ja, wie steht er zu dir denn so platonisch? Ist er dir ein guter Freund? Ist er innig? Ist er loyal zu dir? Und wie verhält er sich? Ja, doch, das eigentlich schon. Also wir waren halt auch zusammen in Urlaub gewesen und also er benimmt sich schon so in Anführungszeichen als Freund halt. Mhm. Ihr wart sogar zusammen in Urlaub? Ja. Wo wart ihr? In der Eifel. In der Eifel. Das heißt, selbst in der Situation im Urlaub ist gar nichts passiert, wo man entspannt ist, wo man Lust vielleicht auch auf Sex hat und Erotik. Ja, genau, das habe ich mir auch gedacht, so, dass da dann vielleicht irgendwas passiert. Da hast du vorher schon gedacht, ich muss mit dem in die Eifel fahren, vielleicht kann ich ihn da knacken. Nee, so nicht. Also das war halt ein Vorschlag von meiner Mutter gewesen, weil die halt ein paar Tage vorher da hingefahren sind und da habe ich dann auch gedacht, aber... Bist du ganz sicher, dass da gar nichts mehr läuft bei ihm, dass er nicht irgendwelche Affären hat mit Männern? Oder eine Affäre mit einem Mann? Ich sag mal so 100%ig weiß ich nicht, weil er war auch im Sommer für eine Woche im Urlaub gewesen, in Lorette Mar, ohne mich. Mhm. Also war halt eine reine Männertour gewesen. Und eine Männer- oder eine Schwulentour? Nee, eine Männertour. Eine Männertour. Mhm. Mhm. Und seitdem er da halt wieder aus dem Urlaub wiedergekommen ist, hat er sich auch mir gegenüber total verändert. Also inwiefern? Ja, ich sag mal so, vor dem Urlaub, sag ich jetzt mal, da war irgendwie, weiß nicht, wir haben uns öfters gesehen und er ist auch abends mal, selbst wenn er spät von der Arbeit kam, ist er vorbeigekommen und so, aber jetzt, wenn ich ihn mal anrufe oder er schreibt mir auch kaum noch, also halt SMS aufs Handy oder so, oder ruft auch kaum noch an oder... Na, das klingt ja nun noch schlechter, als ich gerade am Anfang gedacht habe. Das heißt, das hängt mit dem Urlaub zusammen. Wie lange liegt der Urlaub zurück? Der war im also sein Juni. Ich meine sein Urlaub, wo er alleine weg war. Ja, der war Ende Juni. Aber jetzt geht das schon so lange, dass ihr euch gar nicht so sehr seht und dass es eher distanziert ist. Ja, genau. Und er hat mir halt auch gesagt, so nach dem Motto, wie hat das denn ausgedrückt, dass ich ihn ja nicht verstehen würde und so. Dann habe ich gesagt, ja, dann sag, los ist. Also Daniela, da ist der Wurm drin. Da ist ganz eindeutig der Wurm drin und ich würde den Jungen jetzt zur Rede stellen. Der soll mal Butter bei die Fische tun und die Wahrheit auf den Tisch legen. Ja. Der lügt dir irgendwie die Hucke voll, habe ich den Eindruck. Ich habe ihn halt auch schon ein paar Leute gefragt, mit denen er da in Urlaub gefahren ist, ob da irgendwas gelaufen ist. Mhm. Also halt den besten Freund sich verguckt hat, den habe ich gefragt. Ja, es ist nicht gut, wenn man so hintenrum alles erfragt. Das ist eine Sache, die ihr zwischen euch regeln musst. Und du musst ihm klar machen, dass du einfach so auch nicht als Freundin behandelt werden willst. Mhm. Und dass dir das nicht verständlich ist, dass er so viele Monate braucht, um sich auf eine Frau einzustellen. Ja. Er soll dir sagen, was los ist. Mhm. Ich würde auch so weit gehen, dann auch androhen zu sagen, dass du nicht so leben möchtest und dass auf weitere Dauer das so nicht geht. Ich habe wirklich die Vermutung, wie auch immer, warum auch immer, dass der dich ausnutzt oder dass der dich irgendwie instrumentalisiert. So, den Verdacht kannst du ihm auch hinlegen. Den kann er entkräften, indem er eine schlüssige Erklärung vorlegt. Und wenn er wieder schweigt, hat er sich letztendlich verraten, finde ich. Ja. Also, hau mal auf den Tisch an, jeder Mann. Es gibt noch viele andere nette Jungs. Jo. Ja. Wiederhören. Alles klar, tschüss. Ja, tschüss. 0800 5678 111. Diese Nummer hat auch gewählt Matthias. Und Matthias ist 42 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Matthias. Mein Problem ist, dass meine Ehe wahrscheinlich in den Dutten ist. Warum? Ja, 17 Jahre verheiratet. Mhm. Mit allem kommt vor und zurück. Kinder? 2. Wie alt sind die Kinder? Schon etwas größer, 15, 13. Mhm. Und jetzt ist der Wurm drin? Jetzt ist der Wurm drin, der ist schon wurmstichig irgendwo. Mhm. Ich weiß in der Hinsicht nicht mehr ganz, wie ich damit klarkommen soll. Inwiefern ist denn der Wurm drin? Beschreib mal die Situation. Ja, also eher in dem Sinne musst du dir vorstellen, bei mir ganz normal. Wir haben uns gezofft, gezonkt und auch wieder vertragen und. Mhm. Mit allem, was so dazu gehört hat. Ne? Mhm. Und ja, wir haben auch zwischendurch natürlich wieder so Phasen gehabt, wo man dann redet ohne Ende. Mhm. Ich hatte fast gesagt, bis in den Morgengrauen, aber nur halt am Wochenende, wo man ja zwischenzeit Job hatte. Mhm. Dann ging das bei mir los, baute alles ab. Firma ging in eine Brüche. Mhm. Und dann kam sie als nächstes und sagte mir dann, du, ich habe einen neuen. Wann war das? Es war gute 2 Monate her. Mhm. Ich habe natürlich also den ersten Knacks gekriegt, wie ich denn mit der Firma die Probleme hatte. Mhm. Dann kam jetzt das hinterher, ihr. Ich meine, das ist ja schon mal ein Hammer, ne? Sie hat einen neuen. Ja. Das ist ja schon mal etwas ganz, ganz Gravierendes. Hat sie den bis heute noch? Das denke ich doch mal ganz stark. Was ist denn das für eine Beziehung? Ist das eine, ist sie verknallt in den oder ist das eine Sexgeschichte? Ich möchte sagen, jetzt noch rosa, rote Brille und über 7 Wolken. Mhm. So richtig Highlife. Also verliebt. Ja, so richtig. Ja. Nur Gefühl, nichts Verstand, so nach dem Motto. So hat es den Anschein. Ja. Wie oft, also geht sie ganz offen damit um und sagt, ich gehe jetzt und du weißt, sie geht dahin? Sie hat es mir gesagt an einem Tag. Mhm. Und hat mir auch so ein paar Spuren davon gezeigt und. Spuren? Ja, was man so um den Adamsapfel trägt. Mhm. Hinterm Halstuch. Mhm. Und also Knutschfleck oder was man so. Ja, da fing das harmlos an. Da fing das harmlos damit an, ja. Und dann ging das weiter, dass er mir dann gesagt hat, du, ich musste aber wieder hin. Mhm. Zum Beispiel. Das heißt, es gibt die Situation, dass du abends mit den Kindern, die ja noch zu Hause wohnen, natürlich ja, mit 12 und 15, du zu Hause sitzt und du weißt, deine Frau ist jetzt unterwegs bei dem Lover. Genau. Kennst du den? Weißt du, um wen es sich da handelt? Ja, das ist in Anführungsstrichen mein Nachbar. Aha, wie so ein Anführungszeichen. Das heißt, der wohnt wirklich neben euch? Ja, nicht direkt neben mir als solches, sondern ich habe noch eine andere Unterkunft und da wohnt er. Ach so. Aber du wohnst nicht eigentlich getrennt von deiner Frau? Ihr habt irgendwie 2 Wohnungen, oder wie? Ja, so ungefähr. Aber eigentlich wohnt ihr zusammen? Eigentlich wohnen wir zusammen, mhm. Das ist richtig. Das ist korrekt. Ich möchte das jetzt nicht so ausführlich... Ja, muss ja auch nicht. Es ist ja auch grob erklärt. Oh, okay, grob okay. Verstanden. Nur, dass du im Bilde bist. Mhm. So, aber das ist doch schon ein Fakt, der jetzt vorliegt, dass sie einen anderen Mann hat, in den sie so verliebt ist. Das heißt, offensichtlich ist sie ja wohl in dich nicht mehr verliebt oder liebt dich auch nicht mehr, oder? Ja, so etwas krasser hat sie das formuliert und mir dann knallhart vor den Kopf geknallt. Mhm. Aber immerhin sagt sie das. Ich meine, man muss ja dann in solchen Konfliktsituationen auch immer noch die positive Seite sehen. Sie hat dir gesagt, dass sie einen Freund hat. Sie hat dir gesagt, dass sie dich nicht mehr liebt. Das ist zwar sehr schmerzhaft und schlimm für dich, aber sie hat es zum Ausdruck gebracht. Wie viele Ehepartner spielen mit dem anderen Partner und sagen, ja, ich liebe dich ja auch und möchte mit dir auch und so. Wie stellt sie sich denn die Zukunft vor? Zukunft in dem Sinne, wie wir denken oder sie denkt, höchstens bis Weihnachten. Ja, das sind 2 Wochen. Zeitraum her, so im Ganzen. Das sind 2 Wochen noch. Ja, das ist nix. Also sie will im Klartext sich von dir trennen, sie will die Scheidung und die Kinder sollen bei ihr bleiben oder wie soll das gehen? Ja, die Kinder soll ich übernehmen. Die sollst du übernehmen? So mehr oder weniger. Die eine ist mehr Mama, die andere ist mehr Papa und die mehr Mama ist, die möchte sie natürlich dann mehr auf ihre Seite oder wie du es auch formulieren willst sehen. Aber Matthias, dann ist der Fall doch eigentlich, so traurig er ist, aber ist er doch eigentlich ganz klar. Es zieht aber noch einen Kreis weiter. Ich habe also, wo ich jetzt hier bin, das haben wir uns also auch zusammen angeschafft. Und das geht also dadurch, dass das auch, das, was sich zwischen Daumen und Zeigefinger abspielt, finanziell, also geht das auch in der Brüche. Mhm. Das heißt, es gibt viele materielle Verstrickungen zwischen euch? Ja. Und das wird sehr kompliziert, das irgendwie auseinander zu dividieren? Genau. Und es könnte sein, dass da Verluste entstehen oder du auch Verluste hast? Nur Verluste. Meine Kleinere hat das mal ganz prima formuliert. Die hat zu mir gesagt, Papa, die sind ja nur noch alle gegen dich. Hm. Ja, gut. Das ist natürlich eine Problematik. Aber letztendlich hält diese Problematik nichts mehr auf, was eure Beziehung anbelangt. Die Beziehung ist kaputt. Ich habe das, da es ja in gewissem Sinne mein Nachbar ist, eine ganze Zeit lang, ich sag mal, die letzten Jahre mitbekommen. Er hat also eine Ehe kaputt gekriegt und er hat eine Freundschaft kaputt gekriegt. Ja. Und ich habe meiner Frau gesagt, wenn sie, wenn sie da irgendwie was hat, wo sie dann auf die Nauze fällt, dann sie hat den Schlüssel für dies hier und für das andere Und sie darf also jederzeit, die Tür ist offen, das Licht brennt, sie darf also jederzeit wieder hier drankommen. Das ist ja nett und macht dir sicher in gewisser Weise noch eine Hoffnung. Du hast gesagt, vor 2 Monaten hat sie dir das offenbart. Mhm. Wie lange lief das denn eigentlich vorher schon mit den beiden? Angeblich gar nicht. Also ganz kurzfristig und dann hat sie es dir gesagt. Mhm. Mhm. Den nächsten Tag, wenn das stimmt. Ich würde an deiner Stelle mich auch bemühen, nicht zu sehr die Wut auf diesen Nachbarn zu projizieren. Deine Frau macht ja mit. Also wenn sie nicht wollte, sie ist ja kein Spielball, kein dummes Ding. Nee. Das heißt, sie hat ja die Entscheidung genauso gefällt. Wenn sie Nein gesagt hätte, hätte der Nachbar machen können, was er will. Und was diese materiellen Dinge anbelangt, die ich natürlich jetzt nicht beurteilen kann, wie kompliziert das ist, da muss ein Rechtsanwalt ran. Das weißt du selbst, das muss ich dir nicht sagen. Naja, das habe ich mir ja schon, da habe ich ja schon mal leicht angeklopft bei den. Aber ich glaube, du tust dich auch sehr schwer, das zu schlucken, ne? Das zu akzeptieren, dass es vorbei ist, oder? Ich habe das bis heute noch nicht akzeptiert. Mhm. Insofern ist es vielleicht ganz gut, dass dir auch jemand von außen das mal so sagt, so klar sagt. Ja, wahrscheinlich. Wenn sie diese Sätze zu dir so formuliert hat, wie du sie mir gerade gesagt hast, da ist keine Liebe mehr, ich will von dir weg und nur noch bis Weihnachten, ich liebe dich nicht mehr. Und ich habe einen anderen Mann und ich schwebe auf Wolke 7. Das heißt definitiv, das ist das Ende dieser Ehe. Definitiv. Ich habe bis jetzt so ein bisschen den Gedanken gehabt, lass die Frau erstmal wieder runterkommen von Wolke 7, dass sie auf normalen Level zurückfährt, zurückkommt, beide Beine auf der Erde, dass sie dann eventuell irgendwo mal anders denkt, in irgendeiner. Ja, das ist jetzt auch deine Bewertung, sie ist auf Wolke 7. Vielleicht ist sie wirklich jetzt glücklich und verliebt. Und es ist gar nicht so, dass sie ist ja nicht von Sinn besinnungslos. Du stellst es jetzt so dar, als wäre sie einfach liebestrunken und wüsste gar nicht, was sie tut. Aber vielleicht weiß es doch, man weiß es, man guckt auch nicht rein. Und du guckst schon gar nicht rein, weil du völlig parteiisch bist. Nein, das ist richtig. Ich stehe ja, ich habe zu ihr, wir haben mal versucht zwischendurch zu reden, in irgendeiner Form, dass man sich an den Tisch setzt, einen Kaffee trinkt und wirklich im Ruhigen und da über alles irgendwie mal auszudebattieren. Ja. Und da habe ich zu ihr gesagt, also das ist die Frau hinter Glas, da komme ich einfach nicht dran. Gut, und dann musst du das vielleicht im Moment auch akzeptieren. Und du musst ja auch immer noch bedenken, dass ihr nicht alleine seid. Das sind 2 Kinder, 2 fast erwachsene Kinder, die alles mitkriegen. Mit 13 und 15 kriegt man alles mit. Absolut. Das heißt, ihr müsst auch Verantwortung zeigen und ihr seid die Erwachsenen und müsst auch Stärke zeigen, dass ihr einigermaßen ordentlich euch jetzt erstmal, von mir aus sagen wir, erstmal trennt. Und zerfleischt euch nicht gegenseitig, schluck du auch schon mal runter, wenn du auch sehr wütend und eifersüchtig bist. Tu es dann wenigstens für die Kinder. Naja, ich bin die letzten 8 Wochen nur ruhig geblieben. Ja, heul dich oder schimpf dich bei Freunden aus. Aber mach es nicht in dieser Beziehung und schon gar nicht, natürlich nicht vor den Kindern. Nein, das sowieso nicht. Ja, sieh einfach als oberste Maxime, dass das relativ sauber und korrekt auseinanderdividiert jetzt wird, damit ein Leben einigermaßen gut weiter funktionieren kann, eben im Sinne der Kinder oder für die Kinder auch. Ich finde, das ist eine ganz wichtige Prämisse, wenn man in so einer Lage ist. Möchtest du mit meiner Psychologin noch ein paar Worte reden? Ich glaube, dass dir das Herz doch sehr schwer ist und vielleicht noch ein bisschen reden willst. Ja, okay, lass mal kommen. Ich kann dir eine sehr nette Psychologin anbieten. Das ist Elke und du legst auf und Elke ruft dich gleich an. Einen Satz eben noch. Bitte. Theoretisch, wenn es nach mir ginge, du könntest jeden Tag die Sendung machen, ist super. Ich mache sie jeden Tag. Nein, Samstag. Achso, weil da, ich muss auch mal ein bisschen feiern. Ja, klar. Das nur, das wusste ich unbedingt jetzt als letztes noch. Nur. Sehr nett von dir, Matthias. Alles Gute. Tschüss. Jo, tschüss. 1.39 Uhr, 13 Sekunden, kleine Pause. We'll be right back. die Sekunde, 1.40 Uhr. Hier ist der Radio 1 Live und das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht freie Themennacht. Das heißt, ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, ganz egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Morgen heißt unser Thema Lebensmittel. Ich möchte mich mit euch über Lebensmittel unterhalten. Was habt ihr so mit Lebensmitteln schon angestellt? Oder was haben Lebensmittel mit euch angestellt? Hattet ihr vielleicht mal eine schwere Vergiftung? Ist euch eine Fischgräte im Hals hängen geblieben? Esst ihr vielleicht ganz perverse Dinge, die wir normalen Menschen als pervers empfinden? Oder benutzt ihr auch Lebensmittel für diverse sexuelle Spielereien? Das ist das Thema morgen. Lebensmittel. So. Eine interessante Fragestellung habe ich noch per Fax bekommen, nämlich von Jenny. Jenny21 schreibt, lieber Domian, mich interessiert brennend, in welche Richtung du guckst und sitzt, wenn du nur im Radio zu hören bist. Ja, das kann ich euch sagen. Also dieses hier ist nun meine Fernsehposition, weil hier die Kamera steht und ich gucke dann natürlich zu euch in die Kamera rein. Wenn diese Sendung ausschließlich im Radio stattfindet, was ja manchmal der Fall ist, dann sitze ich so, genau so sitze ich hier und gucke da so rüber in die Regie, dort drüben ist die Regie und da oben ist eine Uhr, ich gucke auf die Uhr. Also das ist so das, die Sitzstellung und manchmal denke ich mir, wenn sich jetzt die Kamera einschaltet und du sitzt hier und bohrst vielleicht in der Nase währenddessen, wäre das sehr peinlich. Aber das ist noch nicht passiert. Das war die Antwort auf diese Frage von Jenny und es geht weiter mit Mary. Und Mary ist 22 Jahre alt. Ich grüße dich. Ich grüße dich. Guten Morgen. Hallo Mary. Hallo. Ja. Über was unterhalten wir beide uns? Wir unterhalten uns wegen meinem verstorbenen Vater. Mhm. Wann ist denn dein Papa verstorben? Mein Vater ist verstorben am 3.5. In diesem Jahr? Ja. Mhm. Plötzlich? Ja, also er hat im Dezember letzten Jahres hat er einen Schlaganfall bekommen und hat sich aber wiederholt und hat am, ja, sagen wir mal, am Anfang vom vierten Monat hat er dann einen Herzinfarkt gekriegt und ist ins Koma gefallen. Mhm. Wie alt ist dein Vater geworden? Mein Vater wäre jetzt dieses Jahr 58 geworden. 58, das ist ja. kein Alter. Nee, überhaupt nicht. Mhm. Wie war deine Beziehung zu deinem Vater? Ja, von Kindheit halt ab. Eine gute Beziehung, eine ähnliche Beziehung? Ja, auf jeden Fall, ja. Bist du Einzelkind? Nein, ich habe noch zwei Brüder. Sind die älter als du, Junge? Ja, älter. Mhm. Also bist du das Nesthäkchen? Ja, genau. Und Papas Liebling gewesen? Ja, so ungefähr. Ja. Als er letztes Jahr den Schlaganfall bekommen hat, ja. War das wahrscheinlich auch schon eine heftige Erschütterung so für dich, ne? Da ja, schon. Kriegt man ja Angst. Auf jeden Fall, ja. Wie hat sich denn das Verhältnis nach diesem Schlaganfall zu deinem Vater verändert, zu dir? Hat es sich überhaupt verändert? Ja, auf jeden Fall. Also ich war mehrmals am Tag da gewesen, auch am Wochenende mehrmals Stunden, habe halt auch versucht, mit ihm Gymnastik zu machen, weil er sollte halt diese Krankengymnastik machen, wo er war halt auf der linken Seite gelähmt, vom Arm bis zum Bein. Und dann habe ich halt diese Schwammtechnik, den Ball in die Hand nehmen und festdrücken. Und das habe ich dann, also ich habe mich halt auch sehr für ihn geopfert und Das heißt, halt ihr wart doch viel zusammen und habt konnte er sprechen? Ja, auf jeden Fall. Und er konnte sich an alles erinnern. Ja. Und das Einzige, was bei ihm, wo er sich halt nicht erinnern konnte, als er damals verheiratet war, das war auch das Einzige. Also es ging eigentlich ruckzuck, dass die reagiert haben, die Leute vom Krankenhaus halt auch. Ja, gut. Er konnte sich nicht erinnern, als er irgendwann mal verheiratet war oder an deine Mutter? Nee, er konnte sich an seine ehemalige Ehe. Also an die Vorehe. Ja, genau. Also, Und dann ging es ihm recht gut, er hat sich stabilisiert und dann kam die Herzattacke und der Herzinfarkt und das hat ihn umgehauen. Dann. Ja, genau. Als er dann im Koma lag, bist du im Krankenhaus gewesen, hast neben ihm gesessen. Ja. Wie ist es dir da ergangen? Schlimm. Und als er gestorben ist, warst du bei ihm? Nein, war ich nicht. Wie hast du es erfahren? Von wem? Ich habe es von meiner Mutter erfahren. Deine Brüder, haben die dir in dieser Zeit so Halt gegeben oder hast du nicht so eine enge Verbindung zu denen? Nee, überhaupt nicht. Eher zur Mutter? Ja. Also meine Brüder wohnen halt auch in Kroatien. Mhm. Achso, die sind gar nicht hier in Deutschland? Nee. Aber deine Mutter ist in Deutschland? Die ist jetzt, als mein Vater gestorben ist, halt für immer rüber. Achso, die war vorher auch gar nicht hier? Nee. Du warst alleine mit deinem Vater hier? Nee, meine Mutter war schon hier. Die waren, die haben sich in Kroatien kennengelernt und dann war ich, also ich wohne schon seit 15 Jahren hier in Deutschland. Mhm. Und ja, und dann, ich habe halt, ich war halt immer in Urlaub für 2-3 Wochen runter. Auf jeden Fall, die Brüder waren nicht da? Nee. Wie hast du die für die Beerdigung verkraftet von deinem Vater? Gar nicht. Also ich habe halt anderen geheult und ich bin, als meine Mutter mich dann angerufen hat und hat gesagt, dass mein Vater nicht mehr nach Hause kommen wird, habe ich eigentlich gar nicht reagiert. Ich habe es überhaupt nicht an den Schrank gelassen. Man glaubt das gar nicht. Ja, nee, ich habe einfach meine Sachen zusammengepackt und bin zu meiner Mutter gefahren. Mhm. Und erst am Abend, als ich dann zu Hause war, und dann habe ich erstmal angefangen, erst richtig zu weinen. Mhm. Und zu kapieren, was da vorgegangen ist. Halt auch. Hast du deinen Vater nochmal gesehen, nachdem er gestorben war? Ja. Im Krankenhaus oder in der Leichenhalle? Im Krankenhaus. Mhm. Und hast dann so auch nochmal Abschied von ihm nehmen können? Ja, ich habe eigentlich auch schon vorher Abschied genommen, weil der Arzt mir halt auch schon vorher gesagt hat, weil ich ihn gefragt habe, wie es aussieht, ob er noch durchkommt oder wie es noch, wie er noch stabil halt ist. Sie meinten halt, dass er zu 70% halt schon tot wäre. Mhm. Das heißt, als er im Koma lag, gab es eigentlich gar keine Hoffnung mehr? Nee. Er hat dann so ungefähr, wenn ich das recht jetzt verstanden habe, so 4 Wochen noch im Koma gelegen, 3 Wochen? Ja, 2,5 Wochen. Ja. Jetzt sind ja einige Monate vergangen, seit dem Mai. Wie gehst du heute mit der Trauer um? Wie stark ist die Trauer noch? Sehr. Du denkst immer an den Vater. Gehst du zum Grab auch oft? Nee, eigentlich nicht. Also nur, wenn meine Mutter da ist. Hast du denn jemanden außer deiner Mutter? Oder kannst du überhaupt mit deiner Mutter über die Trauer reden? Nee, also überhaupt nicht. Also wir reden halt auch nur über die guten Zeiten. Von früher so? Ja, also nur ganz wenig. Aber ihr beide erzählt euch nicht, wie es euch im Herzen zumute ist? Nee. Und deine Mutter ist auch wahrscheinlich sehr traurig? Ja. Das höre ich so oft, dass Leute, die so einen schlimmen Schmerz verkraften müssen, dass sie selbst oder gegenseitig sich nicht darüber erzählen können. Also aus Familien zum Beispiel, jetzt in deinem Fall ja genauso, dass das irgendwie nicht geht. Hast du denn jemand anderen, mit dem du so... Nee, eigentlich kann ich auch keinen festen Partner im Moment. Auch keine gute Freundin, mit der du so reden kannst? Nee, auch nicht. Ich bin erst hier nach Frankfurt seit neuestem Jahr gezogen auch. Und das ist halt nicht so. Hast du in den letzten Wochen, wo dein Vater noch gesund, also nicht mehr gesund, aber noch einigermaßen stabil war, hast du mit ihm vielleicht noch Dinge besprochen, die dir sehr wichtig waren, mit ihm zu besprechen, worüber du früher nicht so reden wolltest? Nee, eigentlich nicht. Gibt es denn noch was dich so schon ärgert, dass du ihm das nicht gesagt hast? Ja, schon. Was denn? Ich wollte ihn eigentlich für alles danken halt. Aber ich glaube, wenn du dich auch so toll um ihn bemüht hast, nachdem er den Schlaganfall bekommen hat, dass er das schon gespürt hat. Also was ich halt auch wichtig fand, dass er halt zu meiner Mutter halt auch gesagt hat, dass sie das Wichtigste für ihn im Leben war im Moment, wo er halt den Schlaganfall hatte, und dass ich halt sehr bedanken möchte, dass sie alles für ihn getan hat und alles Mögliche mit ihm durchgemacht hat halt auch. Damals hat er ein Alkoholproblem, ein starkes, gehabt und hat sich aber wieder gefangen. Und ja. Das war der Dank, den er an seine Frau formuliert hat. Ja. Und er wird bestimmt auch genauso gedacht haben über dich und wird sicher sehr glücklich gewesen sein, dass du mit ihm, der diese Übungen zum Beispiel gemacht hast, dass du immer für ihn da warst. Und das spürt man ja auch, wenn ein Mensch einen sehr gerne hat. Vielleicht muss man da gar nicht immer so große Worte machen. Er wird das mit Sicherheit mitgenommen haben, dieses Gefühl, dass du ihn so lieb hast und so gerne hast. Bin ich ganz sicher, wenn ihr so innig zusammen wart bis zum Schluss. Mhm. Ich finde so wichtig, Mary, dass man, ich überlege gerade, du bist noch relativ alleine in Frankfurt, ne? Ja. Mhm. Es ist so wichtig, dass man spricht, dass man sich ab und zu mal ausspricht bei jemandem, wenn man trauert. Der andere kann einem nicht den Schmerz nehmen, aber man kann so ein bisschen was loswerden und dann geht es einem schon ein bisschen besser danach. Was wäre eigentlich, wenn du das deiner Mama erzählen würdest, dass du so sehr traurig bist? Das könnte ich gar nicht. Also von mir aus kann ich das noch nicht. Mhm. Vielleicht würde es bei ihr auch noch zu viel aufreißen, ne? Ja. Dass sie dann auch. Aber vielleicht würde es auch gut tun, wenn ihr beide mal zusammen weinen würdet, ganz einfach. Ihr geht zusammen zum Grab, ne? Ja, auf jeden Fall. Und wie ist das dann, wenn ihr beide vor dem Grab steht? Eigentlich sehr locker, eigentlich. Mhm. Also meine Mutter betet halt. Ich glaube, da spielt jeder so ein bisschen Schau. Du vor deiner Mutter und deine Mutter vor dir, weil man das nicht zugeben will oder nicht zeigen möchte. Wahrscheinlich gehen da ganz andere Dinge in dir vor und auch in deiner Mutter. Hm. Also ich war halt jetzt, nach der Beerdigung war ich halt nur 2 Monate nur noch am Grab. Mhm. Also er ist halt verbrannt worden, mhm. nicht ganz normal mhm. beerdigt worden. Wenn du so an ihn denkst, sprichst du dann auch mit ihm schon mal, wenn du alleine bist? Ja, nee, eigentlich nicht. Also ich habe nur Gedanken. Also in Gedanken, denkst du? Ja. Mhm. Also liebe Mary, das wird sicher sehr lange noch dauern, dass du diese schweren Schmerzen haben wirst. Das glaube ich schon. Das ist eigentlich auch normal, wenn der Vater, den man sehr geliebt hat, gestorben ist. Aber ich wünsche mir so sehr, dass du jemanden findest, mit dem du ein bisschen reden kannst ab und zu. Ja, ich habe heute auch schon gedacht, vielleicht soll ich immer in eine Therapie, so eine Sprechtherapie, Karten gehen. Ich weiß halt nicht, was ich machen soll. Ja, also vielleicht wäre das in der jetzigen Situation gar nicht so schlecht, dass du für eine kurzfristige Zeit dir so eine solche Hilfe von außen jetzt auch holst. Man kann die Freunde nicht hierher zaubern und ehe sich Freundschaften entwickeln, das dauert sehr lange unter Umständen. Insofern wäre eine so professionelle Hilfe sicher sehr gut. Mhm. Deshalb würde ich dir gerne eine kleine, hier geht mein Mikro aus, da bin ich aber selbst mal schuld, würde ich dir gerne eine kleine Beratung anbieten von meiner Psychologin, dass die dir in der Nähe von Frankfurt vielleicht ein paar Adressen sagt, wo du dich hinwenden könntest. Mhm. Ja? Ja. Also leg mal auf und meine Psychologin, die Elke, ruft dich gleich an. Okay. Alles Liebe und alles Gute. Okay. Auf Wiederhören, Mary. Mach's gut. Tschüss. Hier ist nämlich der Schalter für mein Mikrofon. Das muss ich meinen Fernsehzuschauern erklären, den Radiozuschauern auch. Und wenn ich hier so viel rumhampel mit dem Ellenbogen, drücke ich hier drauf und dann geht das Mikrofon aus und dann könnt ihr mich nicht hören. Das ist immer die Kuh der ganzen Geschichte. Nancy, 23 Jahre alt. Guten Morgen. Morgen, Domian. Morgen, Nancy. Mein Thema ist Brustverkleinerung. Ja? Du möchtest das machen lassen? Ich muss... wie man es nimmt. Wie groß sind deine Brüste? Ich habe Größe 85E. Das ist ganz ordentlich. Ja, das ist ganz ordentlich, stimmt. Mhm. Was soll ich jetzt sagen? Ich habe von Ärzten schon etliche Gutachten bekommen, deswegen auch, dass das eigentlich auch gemacht werden muss. Mhm. Dadurch, dass mein Rücken also schon stark verkrümmt ist, also man kann schon fast sagen, ich habe einen Buckel dadurch. Also es geht jetzt hier in erster Linie gar nicht nur um die Kosmetik, sondern es geht wirklich um Gesundheit. Genau, richtig, ja. Wann fing das an? In welchem Alter mit deinen zu großen Brüsten? Die haben eigentlich angefangen zu wachsen, sage ich immer so, ab dem 12. Lebensjahr hat das eigentlich schon angefangen. Mhm. Und wann waren die so richtig groß ausgewachsen, wie du sie jetzt hast? Auch schon sehr früh, mit 16 oder so? Ja, genau, mit 16 schon. Und nach der Geburt von meiner Tochter ist es eigentlich noch extremer geworden. Mhm. Und ja, ist eigentlich sehr schlimm so. Ne? Mhm. Also ich schäme mich deswegen auch eigentlich so hingehen und so. Nur hast du gesagt, dass es Probleme im Rücken gibt? Ja. Da gibt es Atteste oder die Ärzte haben sich damit schon befasst? Genau. Welche gesundheitlichen Probleme sind noch damit verbunden? hier eigentlich nur die Rückenprobleme, die starken, ne? Also ich kann nicht mehr viel machen, also lange durch die Stadt gehen oder so ist nicht, weil ich dann nach einer halben Stunde so tierische Rückenschmerzen kriege, dass ich mich dann irgendwo hinsetzen muss oder so, oder irgendwo länger stehen ist nicht. Auch so, ich habe eine 3-jährige Tochter, die mal länger auf dem Arm irgendwie zu tragen oder so, das ist eigentlich auch nicht mehr drin, ne? Ich könnte mir vorstellen, dass du dann auch als junges Mädchen sehr viel beäugt worden bist und wenn nicht gehänselt worden bist. Ne? Ganz genau sieht's aus. Das ist mir vor kurzem sogar noch passiert, da sind mir so ein paar Jungs entgegengekommen, die mir dann hinterher gerufen haben, Tittenmonster und so, ne? Wo mir dann echt die Tränen in den Augen standen. Na, ich könnte jetzt auch früher anfangen, oh Gott, ey. So, aber wenn jetzt ein wirklich medizinisch sehr viele Dinge vorliegen, viele Fakten vorliegen, dann kann man das doch machen lassen und die Krankenkassen zahlen das auch. Wie weit bist du da schon fortgeschritten in der Recherche? Da bin ich schon seit 4 Jahren dafür am Kämpfen bei der Krankenkasse und die Krankenkasse lehnt es immer wieder ab. Immer wieder und immer noch? Immer wieder und immer noch. Die sind der Meinung, dass es noch nicht so schlimm ist. Ich hatte letztens eine Ärztin, die hat gesagt, es gibt Frauen, die haben noch größere Brüste. Und die sind der Meinung, dass das mit Rückengymnastik eigentlich mit meinen Rückenschmerzen, dass mir dadurch zu helfen ist, was mein Orthopäde eigentlich schwarz auf weiß geschrieben hat, dass es nichts mehr bringt. Wie teuer wäre denn so eine Operation, wenn du sie selbst bezahlen müsstest? Ja, ich war beim Chirurgen gewesen und der sagte also an die 6.000 bis 7.000 Mark, also zwischen dem Dreh 5.000 bis 7.000 Mark so ungefähr. Und das ist eine Summe, die kannst du irgendwann nicht aufbringen, oder? Nee, auf keinen Fall. Das wäre schön, wenn ich das könnte. Mein Mann, der sagt immer, wenn er das könnte, würde er das sofort bezahlen. Das heißt, dein Mann befürwortet das auch? Ja, auf jeden Fall, weil er sieht ja auch, wie sehr ich darunter leide. Ne? Befürwortet das Mann, dein Mann das auch aus ja, kosmetischen Aspekten? Gefiele es ihm auch besser, wenn die Busen kleiner wären? Oder mag er eigentlich die sehr opulenten Brüste? Nein, er sagt eigentlich, er ist damit ganz zufrieden, so wie es ist. Aber wenn ich darunter leide, dann ist halt alles besser, wenn es gemacht werden würde. Ne? Wie sehr möchtest du sie denn verkleinern lassen? Auf welche Größe ungefähr? Was heißt möchte? Der Chirurg, wo ich war, der sagte, also es müssten mindestens aus jeder Brust 500 Gramm rausgenommen werden. Damit ich schon so auf die Größe B bis C sein würde. Das wäre so dein Wort, du könntest es ja noch kleiner machen. Nee, lassen. Um Gottes Willen, nee, das würde mir schon vollkommen ausreichen. Jetzt stehst du vor dem Problem, du leidest extrem unter den riesengroßen Brüsten. Genau. Du hast körperliche Beschwerden, es geht auf den Rücken, es gibt Ärzte, die das attestieren, aber deine Krankenkasse sagt, jetzt ist nicht so schlimm, mach Gymnastik und das Ganze läuft dann schon. Genau. Das kann einen schon sehr wütend machen, ne? Ja, und so hilflos auch, ne? Ja, und vor allem, ich kann dann die Frauen auch nicht verstehen, wenn ich die manchmal im Fernsehen sehe, die sich die dann noch vergrößern lassen und noch vergrößern lassen, aber da kriege ich so eine Wut, da denke ich mir eigentlich auch das immer. Ist ja auch völlig bekloppt. Ja. Das ist auch völlig, also wenn man das sich mit mir anschaut, dann kann man nur noch im Kopf schütteln. Auch wie die Frauen mit ihrer Gesundheit spielen. Ne? Wie ist es denn so in deinem Freundinnenumfeld? Was sagen die denn dazu? Ja, ich meine, die sind auch, sagen auch, wenn sie so große Brüste hätten, dann würden die das auch machen lassen, weil die sehen auch, wie sehr ich darunter leide, weil ich denke dann auch immer, wenn ich die dann sehe, die haben ja dann auch kleinere, die kaufen sich dann schöne Klamotten und so, ne, dann. Ja, wie gesagt, dann stehen mir die Tränen in den Augen, dann kann ich manchmal gar nicht hingucken. Stimmt, Klamotten ist auch so ein Thema, ne? Dass du ganz wenige Sachen nur kaufen kannst, ne? Oder sie dir selbst nähen musst, oder? Ich meine, im Sommer ist es eigentlich am schlimmsten, im Winter geht es, weil dann habe ich meistens dicke Pullover an oder so, aber im Sommer, da laufe ich meistens nur mit Säcken rum, sage ich jetzt mal, ehrlich gesagt, ne? Du weiß ich leider auch nicht, wie man solche Krankenkassen, wie man die unter Druck setzen kann, oder wie man das geschickt hintrickst, oder was heißt trickst, dass du da zu deinem Recht kommst, wenn du, man kann doch nur wirklich auch eine große psychische Belastung, bist du den Weg auch schon gegangen, dass du den Krankenkassen das auch noch mit unterbreitest? Ja, die Ärzte, wo ich war, die haben das meistens schon mit reingeschrieben, also dass da auch psychische Belastung dabei ist. Wobei ich nicht weiß, ob das ausreicht, wenn ein normaler Mediziner es reinschreibt. Vielleicht sollte das waren ja schon Orthopäden. Vielleicht sollte das auch noch ein Psychotherapeut, ein Arzt, der vielleicht auch Psychotherapeut. Ich weiß da nicht so richtig Bescheid. Ich würde vorschlagen, meine Psychologin redet nochmal kurz mit dir, die kennt sich da besser aus. Dass vielleicht noch so ein Psychogutachten auch noch dazu käme, vielleicht macht das einfach mehr aus. Manchmal muss man ja die Formalien kennen, um richtig etwas rausholen zu können, eben auch oder um sein Recht zu kriegen. Manche Leute kennen die Formalien nicht, vielleicht du auch nicht so ganz genau. Die Elke wird dir ein bisschen weiterhelfen. Alles klar. Leg mal auf, wir rufen nochmal an. Okay, danke. Alles Gute. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute in der Technik. Markus Liebetanz. Morgen heißt unser Thema Lebensmittel. Ich möchte mich mit euch unterhalten rund um das Thema Lebensmittel, Sex mit Lebensmitteln, perverse Gewohnheiten beim Essen, vielleicht Vergiftungen durch Lebensmittel oder was ihr sonst so alles mit und durch und wegen und weiß ich was Lebensmittel erlebt habt. 1 Uhr Radio 1 Live, WDR Fernsehen. Bis morgen, gute Nacht. Ciao.